Geh nicht gern mit der Mode mit. Feingeschniegelt ist der beste Tipp. Kauft sich dann und wann mal ein neues Stück. Gut aussehen ist immer wieder in. Erfolg bei Frauen gleich im Preis mit drin. Nur ein wenig Mut. Ja, dann passt der gut. Nicht auf.